Erster als die Mauer fertig war, setzte ich die Türen ein. Ich gab den Torwächtern die Aufgabe. Zweiter, ich machte meinen Bruder Hanani und Hanania zu Leitern über Jerusalem. Hanania war der Chef der Burg. Er war sehr zuverlässig und ehrte Gott. Dritter, ich sagte ihnen, die Tore Jerusalems sollen erst öffnen, wenn die Sonne hochsteht. Wenn die Wächter noch da sind, sollen sie die Türen schließen und abschließen. Dann sollen die Bewohner Jerusalems Wache halten. Jeder soll vor seinem Haus stehen und aufpassen. Vierter, die Stadt war sehr groß. Aber es lebten nur wenige Menschen dort. Viele Häuser waren noch kaputt. Fünfter, Gott gab mir die Idee, die wichtigen Leute und das Volk zu versammeln. Ich wollte eine Liste der Familien machen. Ich fand ein altes Buch mit den Namen derer, die zuerst zurückkamen. Darin stand geschrieben, Sechster, das sind die Menschen aus Juda. König Nebukadnezar von Babel hatte sie weggebracht. Sie kamen aus der Gefangenschaft zurück nach Jerusalem und Juda. Jeder ging in seine Stadt. Siebter, sie kamen mit Serubabel, Jesua, Nehemia, Asaja, Ramja, Nahemani, Mardochai, Bilsan, Misperet, Bigewai, Neum und Bana. Die Zahl der Männer aus Israel war, Achter, die Nachkommen von Pariosch, 21729. Die Nachkommen von Sephatja, 37210. Die Nachkommen von Ara, 65211. Die Nachkommen von Pahat Mob, von Jesua und Job, 281812. Die Nachkommen von Elam, 125413. Die Nachkommen von Satu, 84514. Die Nachkommen von Sakai, 76015. Die Nachkommen von Binui, 64816. Die Nachkommen von Bebai, 62817. Die Nachkommen von Asgard, 232218. Die Nachkommen von Adonikam, 66719. Die Nachkommen von Bigewai, 206720. Die Nachkommen von Adin, 65521. Die Nachkommen von Arthur, von Hiskia, 98.22. Die Nachkommen von Hasum, 32823. Die Nachkommen von Bezai, 32424. Die Nachkommen von Haref, 11225. Die Leute von Gibeon, 95.26. Die Leute von Bethlehem und Netopha, 18827. Die Leute von Anatot, 12828. Die Männer von Beth-Asmaveth, 42.29. Die Männer von Kirjat-Jerim, Kafira und Beirut, 74330. Die Männer von Rama und Geba, 62131. Die Männer von Michmas, 12232. Die Männer von Bethel und Egei, 12333. Die Männer von Nebo, 52.34. Die Nachkommen des anderen Elam, 125435. Die Nachkommen von Harim, 32036. Die Leute von Jericho, 34537. Die Leute von Lot, Hadid und Ono, 721-38. Die Leute von Sena, 393039. Die Priester, die Nachkommen von Jedaja, aus dem Haus Jesua, 97340. Die Nachkommen von Immer, 105241. Die Nachkommen von Paschur, 124742. Die Nachkommen von Harim, 101743. Die Leviten, die Nachkommen von Jesua und Kadmiel, von Hodea, 74.44. Die Sänger, die Nachkommen von Asaf, 14845. Die Torwächter, die Nachkommen von Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, Sobai, 13846. Die Tempeldiener, die Nachkommen von Ziha, Hasufa, Tabaut. 47. Die Nachkommen von Keros, Sias, Padong. 48. Die Nachkommen von Lebana, Hagaba, Salmai. 49. Die Nachkommen von Hanan, Giddel, Gaha. 50. Die Nachkommen von Reaya, Rezin, Nekoda. 51. Die Nachkommen von Gassam, USA, Pasea. 52. Die Nachkommen von Besai, den Moinitern, den Nephisitern. 53. Die Nachkommen von Bakbuk, Kaufer, Hahur. 54. Die Nachkommen von Baselit, Mehida, Hasa. 55. Die Nachkommen von Barkos, Sisera, Tema. 56. Die Nachkommen von Nezia, Hatifa. 57. Die Nachkommen der Sklaven Salomos, die Nachkommen von Sotai, Soferet, Perida. 58. Die Nachkommen von Jala, Dakon, Giddel. 59. Die Nachkommen von Sephatia, Hatil, Pocheret Hatzabaim, Amon. 60. Alle Tempeldiener und Nachkommen der Sklaven Salomos, 39261. Diese Menschen kamen aus Telmela, Telhasa, Sharub, Adon und Immer. Sie konnten nicht zeigen, ob sie wirklich aus Israel stammten. 62. Die Nachkommen von Delaya, Tobias und Nekoda, 64263. Von den Priestern, die Nachkommen von Habaya, Hakos und Barzillai. Ein Mann hatte eine Tochter von Barzillai aus Gilead geheiratet. Er nannte sich dann nach Barzillai. 64. Diese suchten ihre Familienlisten. Aber sie fanden sie nicht. Darum durften sie nicht Priester sein. 65. Der Statthalter sagte ihnen, sie dürfen nicht von den heiligen Speisen essen. Das war, bis ein Priester mit Urim und Thummim da ist. 66. Die ganze Gemeinde war zusammen 42.360 Menschen. 67. Dazu kamen ihre Sklaven und Sklavinnen. Es waren 7.337. Auch gab es 245 Sänger und Sängerinnen. 68. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere. 69. Sie hatten 435 Kamele und 6.720 Esel. 70. Ein Teil der Familienoberhäupter gab Geld für den Tempel. Der Statthalter gab für den Schatz 1.000 Drachmen Gold, 50 Schalen und 30 Priesterkleider. 71. Einige Familienoberhäupter gaben für den Tempelschatz 20.000 Drachmen Gold und 2.200 Minen Silber. 72. Das restliche Volk gab 20.000 Drachmen Gold und 2.000 Minen Silber. Sie gaben auch 67 Priesterkleider. 73. So wohnten dann die Priester, Leviten, Torwächter und Sänger. Auch ein Teil des Volkes und die Tempeldiener wohnten in ihren Städten. Alle Israeliten wohnten in ihren Städten.